Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, guten Abend. Ich begrüße euch zur Sitzung der AGÖ-ANRW heute am Freitag, 9.07., 21.06 Uhr. Mein Name ist Marco und ich werde durch die Sitzung leiten. So, da haben wir als erstes Genehmigung der Tagesordnung. Gibt es hier Einwände oder Ergänzungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wenn ihr was sagen möchtet, sprecht ihr einfach noch. Wir sind so eine kleine Gruppe, da braucht man, glaube ich, keine Wortmeldung. Genehmigung des letzten Protokolls, das ist vom 25. Juni, also vor 14 Tagen. Gibt es hier irgendwelche Bemerkungen? Das ist auch nicht der Fall. Mitglieder zu oder Abgänge, gibt es da was Neues? Okay, dann mache ich mal weiter mit den Teamberichten. Wir hatten einen Blogbeitrag am 27. Juni vom Will. Knoten waren noch nie ungerechter als nach 15 Monaten Pandemie. Dann hatten wir eine Pressemitteilung zur Demo Versammlungsfreiheit, Piraten entsetzt über Polizeigewalt. Dann einen Blogbeitrag ebenfalls zu der Demo Versammlung gegen das geplante Versammlungsgesetz verhindert. Und noch eine weitere PM, auch zu der Demo am 1. Juli zur aktuellen Stunde im Landtag. Piraten kritisieren politisches Schaulaufen. Ja, dann hatten wir noch eine Pressemitteilung Piraten für dringende Absenkung des Wahlalters. Die ging am 7. Juli raus und heute eine Pressemitteilung Piraten warnen, vergesst die Kinder nicht. Von heute halt, vom 9. Juli. Okay, gibt es dazu Anmerkungen, Fragen? Gut, dann komme ich zum nächsten Top, Presse, offene, geplante Blogbeiträge. Da haben wir jetzt nur noch das Pad zu den Vorstandswahlen. Ich glaube, wir waren da alle Konsens, dass wir nach dem LPT ja eigentlich gar nichts sagen können. Das heißt, wir verschieben das diese Pressemitteilung auf den Tag der Auszählung oder den Tag danach. Der Auszählungstag ist ein Samstag, ne? Sonntag, der 1.8. Ah, Sonntag. Ja, dann wäre es ja super, wenn wir Montag dann die Pressemitteilung fertig kriegen. Gut, dann haben wir noch das Übersichtspad hier verlinkt. Wenn es hier noch weitere Ideen gibt, immer her damit. Ich hatte noch eine Überlegung. Am 17. Juli ist wieder so ein Aktionstag des Bündnisses gegen das Versammlungsgesetz geplant. Da könnten wir eigentlich einen kleinen Blogbeitrag zu verfassen. Was meint ihr? Also das Bündnis gegen das Versammlungsgesetz, richtig? Ja, genau. Die machen halt jetzt nochmal einen Aktionstag am 17. Juli, wo dann dezentral hoffentlich viele kleinere Veranstaltungen stattfinden. Dazu könnten wir aufrufen, sich da anzuschließen oder halt eben selber was zu planen und das dem Bündnis mitzuteilen. Okay, sonst noch irgendwelche Ideen zu Blogbeiträgen, Pressemitteilungen? Gut, dann haben wir als nächsten Top den Request-Tracker. Da hatte ich jetzt nur noch mal das Ticket vermerkt, wo es eine journalistische Rückfrage gab zu unserer ersten PM zur Demo. Das hatte Tatjana dann ja auch direkt an den Frank weitergegeben, also ICF Frank. Und er hat das wohl telefonisch klären können. Das war ja relativ dringend. Dazu vielleicht generell eine Frage, also wenn mir oder dir was im RT dergleichen auffällt, dann schon über Lattenrost kommunizieren oder direkt an dich oder Harry oder wen? Ich fand das eigentlich so schon gut, weil wir hatten ja wirklich auch nur ein paar Stunden Zeit. Es wäre also auch illusorisch gewesen, da jetzt irgendwie was zu schreiben und dann noch jeden zu fragen, ob er das auch gut findet und lektoriert und so weiter. Ich denke, das geht am schnellsten, oder? Die Frage zu beantworten, sorry, wenn ich mich da einklinke. Ich bin eigentlich tagsüber, wenn ich im Büro bin und gerade nicht wirklich was zu tun habe, auch im Lattenrost unterwegs und lese da auch. Kann leider nur über Handy dann drüber gucken. Wird bei mir also etwas schwierig. Muss ich, wenn ihr sowas macht, nehme ich mein Tablet mit, dann habe ich ein bisschen größeren Bildschirm. Na, ich habe es ja auch direkt dann an den Channel quasi gerichtet, damit es von jemandem auffällt, der vor allem auch bei der Demo dann dabei war. Und Frank fiel mir halt deshalb ein, weil das, was er in dem Zitat sagte, das war halt das, wo der Journalist drauf ansprang. Und das war eine Info, die hatte nur Frank. Die hatten jetzt nicht die anderen Demo-Teilnehmer. Okay. Gut, dann würde ich weitermachen mit Social Media. Da hat der Ober-Eichwald einige Zahlen eingetragen. Ich glaube, gestern Abend schon oder heute Morgen. Gibt es dazu noch irgendwelche Ergänzungen? Okay, also für die Aufnahme, die Tweets zum LPT kamen gut an, für Reichweite und Interaktion, Zahlen entsprechend auf allen Plattformen positiv und die Beiträge zu der Demo DOS 2606 kamen auch sehr gut an. Ja, dann diverse Zahlen über Impressionen, Profilbesuche und so weiter im Protokoll. Anmerkungen. Dann hätten wir als nächstes die Webseite. Da ist unser Pad verlinkt, wo wir sammeln wollen, was wir auf der Webseite aktualisieren müssen. Gibt es dazu aktuell Anmerkungen? Also mir ist eine Sache aufgefallen. Ich sage das mal so Richtung Daniel und Harry. Wenn man auf unsere Seite geht, zum einen fehlt oben immer noch das Logo, was mal verloren gegangen ist. Und das andere ist, wenn ich das also mit dem Laptop oder Computer, PC öffne, habe ich rechts ganz viel leeren Platz. Das ist, glaube ich, Sideboard oder wie man das nennt. Und ich kenne das vom Bund, aber auch von anderen Webseiten, dass da auf der rechten Seite neben, also auf der Startseite und auch auf den Beitragsseiten dann neben der Pressemitteilung irgendwie so Bilder sind, die man anklicken kann, entweder spenden oder was auch immer. Ansonsten ist das, finde ich, total verlorener Platz. Sollen wir da mal was in Angriff nehmen? Irgendwas sollte da schon sein. Ich weiß nicht, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, man kann das irgendwie dann auch für eine ganze Kategorie oder so definieren, ne? Oder meinst du jetzt, die allgemeine Sidebar ist komplett leer? Also mir fällt es immer auf, wenn ich einen Beitrag aufmache. Moment mal eben. Ich glaube, ich gucke mir dafür zu oft Seiten auf dem Handy an. Ja, also auf der Startseite ist es genauso. Auf der Startseite laufen ja nur die Beiträge runter und rechts ist ganz viel freier Raum. Also ich kann sowas nicht, aber was ich jetzt, was ich immer gut finde, ist natürlich so ein Spende-Button, wo man dann draufklickt und dann kommt man auf die Spendeseite. Was ich aktuell nicht schlecht fände, wäre so ein Bild, wo man draufklickt und es kommt irgendwas zum Versammlungsgesetz, weil es jetzt ja noch so bis zu den Wahlen aktuell sein wird. Meinungen? Ja, finde gut, sollten wir machen. Mika, du hattest eine Wortmeldung reingeschrieben in den Kanal. Ja, ich wollte effektiv eigentlich auch nur sagen, dass wir das im Krähennest ja mit diesem Spenden-Button gelöst hatten. Ja, also das kenne ich von ganz vielen Piratenseiten. Auf unserem Vorstandsblog haben wir da zum Beispiel auch Termine zum Ja, aber wo sollten wir jetzt Termine herziehen? Da gibt es bestimmt diverse Quellen. Ja, was haltet ihr Ja, müsste man jetzt davon? spezifisch gucken. Versammlungsgesetz und Spenden, zwei Buttons untereinander. Erstmal, also ist vielleicht einfacher einzurichten als diese Termingeschichte. Vielleicht noch einen Link zum Krähennest dazu noch. Also mal so ein separates Ding. Ein Link zu was? Also so ein ja, quasi ein Link zum Krähennest wäre, glaube ich, da auch gerade richtig. Also in dem noch mal ein bisschen prominenter zu platzieren. Gerade weil da jetzt aktuell ja noch ein paar Dinge da reinkommen, die ja sehr interessant sein könnten. Deine Tonqualität ist übel. Ja, schwer zu verstehen, aber Link zum Krähennest finde ich auch gut. Kann man nicht eventuell vielleicht sogar so ein Widget mit einem Feed vom Krähennest da reinkriegen? Ich weiß Aber nicht, erstmal ein das Link. sollen sich die Experten drum kümmern, bitte. Ja, also Hallo, mach erstmal ein Link. das Krähennest hätte einen RSS-Feed, falls du das meinst. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob es da schon ein schickes, fertiges Widget für gäbe, was Ja, das dann direkt gibt's. anzeigt, oder ob wir da jetzt erstmal was installieren müssen. Nein, das gibt's schon, das ist bei WordPress mit drin. Ja, Daniel, Mika, ihr habt den Job, oder? Ich glaube, Mika hat keinen Zugang, oder? Also habe ich, glaube ich, den Job. Genau. Okay, dann haben wir das doch geklärt. Sonst noch was zu. Spenden-Button und so mache ich dann auch, oder machst du die dann, Vak? Ich mach sowas gar nicht. Okay. Kannst du mir dann aber irgendwie Bildchen oder keine Ahnung was für den Button für Versammlungsgesetz irgendwas geben? Oder wo ich was finde? Also du brauchst einfach nur ein Bildchen, ne? Ja, das kann ich dir gleich irgendwo hinposten, auch von der Seite, von der Bündnisseite. Danke. Okay, dann haben wir hier noch den Punkt Krähennest. Da hat der Obereichwald auch mal Häkchen hintergemacht. Wir sind also jetzt bei dem Stand, dass morgen nochmal ein Reminder zu Orange Space Podcast rausgeht. Und ja, dann wird es etwas schwierig, weil Kandidat Nummer 5, eventuell schaffe ich das morgen noch. Kandidat 5 hatte nämlich kein WLAN die letzten Tage. Ansonsten müssen wir mit Kandidat 6 erstmal weitermachen. Ich kommuniziere das dann wie üblich im Lattenrost mit dem entsprechenden Link. Super, danke. Mika, du hast noch was, Grenis? Ja, ich habe zwei, drei historische Artefakte aus dem Krähennest migriert bekommen von Google Podcasts. Aber das will immer noch nicht so richtig. Das dauert immer sehr lange. Da muss ich noch eine bessere Methode finden. Bei einigen auch ganz alten Podcasts kann man ja zumindest auch den Link zu diesem Archiv.org noch finden, ne? Ja, bestimmt. Das Problem ist, wenn man User Vako eingibt oder auch User Krähennest, bei Vako kriegst du nur irgendwelche Japaner. Und bei Krähennest kriegst du halt ganz viel der kleine Rabe Socke und sowas. Das ist unpraktisch. Ja gut, aber so langsam wird's ja. Also dass wir alles retten können, davon war ich jetzt auch nie ausgegangen. Okay, dann hätten wir hier noch Videoteam. Da steht ganz viel in lila. Ist eigentlich ziemlich selbst erklärend. Ja, aber die Aufzeichnung kann das Pad nicht lesen. Ja gut, es ist ein GIF, das ich gemacht habe von einem grünen Hintergrund mit der Sonnenblume von den Grünen drauf und das verschmelzt während einer Animation von einer wehenden Flagge in das Piratenlogo und einen schönen Hintergrund. Danach kommt schnell ein weißer Hintergrund mit dem Piratensignet und dann steht da, ich bin jetzt auch Pirat, bla bla bla. Und das kann halt beliebig angepasst werden. Leider trifft dieses Meme, sage ich schon, leider trifft dieses GIF noch nicht richtig zu. Nicht wirklich. Ja, dann drücken wir alle die Daumen, dass das dann bald klappt. Ja. Können wir denn mit dem GIF irgendwie was anfangen? Also ich habe ja immer so gar keine Ahnung, aber können wir das irgendwo hinpacken oder? Das kann man so verposten, wie man möchte. Das ist jetzt halt sehr spezifisch, weil da halt steht, ich bin vorher bei den Grünen ausgetreten. Weil das kann man halt anpassen zu einfach nur, ich bin jetzt Pirat. Oder man kann das mit verschiedenen Parteilogos machen. Müsst ihr euch was Also ich hätte überlegen? jetzt gesagt, wir können es in die Cloud packen. Ich würde aber vorschlagen, vielleicht schickst du mir, was du da an Daten hast, dass wir das vielleicht dann in die Cloud packen können, wenn sie wieder da ist. Ach, die Cloud gibt's gar nicht mehr. Ja, die ist ja mit dem Mail-Server zusammen abgeraucht. Aber ich habe soweit die ganzen Kreativdaten und so weiter, habe ich bei mir noch gesichert. Und dann würde ich das jetzt einfach schon dazulegen quasi. Es gab Kreativdaten. Etwas ältere, ja. Oh, kannst du vielleicht mal gucken, ob du mir da ein paar von zuschicken kannst von den Kreativdaten? Das sind ein paar Gigabytes. Ich würde sagen, das machen wir dann, wenn die Cloud wieder läuft. Ja, Problem, selbst wenn die Cloud läuft, hätte ich wahrscheinlich keinen Zugang dazu. Ich denke, da könnte man durchaus drüber reden, dass du eventuell zu den Kreativdaten, wenn du kreative Sachen für uns machen möchtest, dass du eventuell zu den Kreativdaten ansonsten auch einen Gastzugang kriegen könntest. Das wäre schön. Zurück zum Thema, die das GIF an dich schicken. Ja, mache ich. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Nächster Punkt wäre Veranstaltung, Termine, Aktionen. Da steht einmal die Auszählung am 1.8. zur LAFO-Wahl. Dann hatte ich schon mal hier eingetragen, dass die AG Events, also der Balli und ich, also überwiegend der Balli, sich bemüht, einen Termin zur Aufstellungsversammlung nach den Sommerferien und vor den Herbstferien, also nach der Bundestagswahl und vor den Herbstferien so, zu finden. Nur damit ihr schon mal das gehört habt. Harry, du wolltest was sagen? Sag doch einfach. Ich wollte artig sein und die Dame nicht unterbrechen. Aktualisier mal bitte die Startseite von piraten-nrw.de. Du kannst sag die nicht, du hast gerade Wasser in den Widgets gemacht. Bitte? Sag jetzt nicht, du hast gerade Wasser in den Widgets gemacht. Ich habe ein Widget dazu hinzugefügt. Warum? Weil ich das gerade auch getan habe. Tja, ich war schneller. Das sind jetzt sehr viele von dem Podcast. Ihr könnt das limitieren. Da soll es eine Option zu geben. Dann sieht das nicht so komisch beim Runterscrollen aus. Ja, zumal wir ja auch noch andere Sachen da jetzt hinpacken wollten, ne? Ich würde sie so auf 3 limitieren, das sieht dann immer relativ gut aus. Aber immerhin schon mal kein leerer Platz. Harry, machst du jetzt weiter oder ich? Ich unterstütze dich. Aber wenn eine Person was speichert und da sind die Änderungen vom anderen nicht drin, dann ist das weg. Richtig, deswegen sollten wir uns einigen, wer hier jetzt weiter... Während ihr gelabert habt, habe ich gemacht. So. Wenn du gerade eben eh dabei bist, kannst du dann vielleicht auch das Logo wieder einsetzen. Dazu fehlt mir die passende Datei. Okay, ihr klärt das, ja? Ich mach mal mit dem Protokoll weiter. Ja. Was? Ich sagte, ich hab doch geklärt. Ist doch so, wie ihr es haben wolltet, oder nicht? Also ich habe ja keine Ahnung, aber ich hatte mir das jetzt anders vorgestellt. Ich hatte mir vorgestellt, ein Bild, da ist so ein Pik-Krähennest mit Logo und so weiter. Und da klicke ich drauf und dann komme ich auf die Krähennest-Seite. Aber das bin nur ich und ich habe eigentlich keine Ahnung. Denn wir wollten ja darunter dann auch noch Spenden machen und vielleicht noch zum Versammlungsgesetz. Ich kann auch das Ganze auf einen limitieren. Dann haben wir den aktuellsten Podcast immer da und dann haben wir noch ein bisschen Platz. Oder so. Mit vor allem den ganzen Inhalt auch. Dann, dafür soll man ja aufs Krähennest gehen. Dann nimmt doch einfach das Logo vom Krähennest und macht einen Link fürs Krähennest dahinter, dass man da drauf drücken kann. Das ist doch genau das, was ich gerade meinte. Danke. Ich mache jetzt aber trotzdem mal weiter. Veranstaltung, Termine, Aktionen. Nur damit ihr das auch wisst, ich habe die Kölner Piraten, also explizit den Ingo, der ist der Schatzmeister und den kenne ich schon ganz lange, mal gefragt, weil die haben in letzter Zeit ziemlich schicke Piraten, also Big Blue Button Events gemacht und habe sie darauf angesprochen, ob wir das nicht auch NRW-weit mit einer Pressemitteilung verbreiten sollten. Also nur mal so als Beispiel, die hatten Patrick Breyer zu Gast, das hatte ich zufällig mitbekommen, war auch da. Und die schreiben auch Pressemitteilungen und Blogbeiträge dazu und machen dafür auch Werbung, aber es waren halt eben trotzdem irgendwie außer mir nur 5 Kölner da. Und das fand ich halt ein bisschen schade, gerade bei Patrick Breyer. Jetzt irgendwie am 19. oder so kommt jemand vom NABU. Das wäre halt auch etwas, wo ich denke, das könnte man ruhig ein bisschen weiter verbreiten. Der Obereichwald retweetet zwar auch immer deren Sachen, aber ja, ich fände es ziemlich gut, wenn wir das auch als Pressemitteilung oder zumindest Blogbeitrag bei uns hier in NRW hätten. Aber da habe ich jetzt so noch keine Rückmeldung bekommen, nur dass das weitergegeben wurde an die Pressesprecherin Yvonne, glaube ich, heißt sie. Okay, sind sonst noch irgendwelche Terminaktionen bekannt? Ja, dann haben wir wahrscheinlich jetzt auch mal so ein bisschen Sommerpause, denke ich. Nächster Punkt, organisatorisches, da steht nicht. Haben wir was? Dann wären wir bei Sonstiges. Da hatte ich mal reingeschrieben, einen dritten Blogbeitrag auf der Vorstandsseite bezüglich der Unterstützungsunterschriften. Wir sind ja eigentlich mehr oder weniger durch. Also das, was wir in der Landesgeschäftsstelle haben und das, was uns von noch sammelnden Piraten zugesagt wurde, das wären weitaus über 500, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir haben sie halt noch nicht in den Händen, beziehungsweise in der LGS und schon erst recht nicht abgegeben. Sowas kann ja auch immer noch abfackeln oder was weiß ich, verloren gehen, keine Ahnung. Deswegen habe ich dann heute auch den Obereichwald ein bisschen abgewatscht, weil er nämlich die Erfolgsmeldung rausgetwittert hat. Wir haben es geschafft. Ich habe gesagt, das sollten wir erst sagen, wenn wir tatsächlich wirklich, also derjenige, das ist der ISF, der das sammelt und der das dann auch abgeben wird beim Landeswahlleiter, die tatsächlich in der Hand hat. Ja, und was das angeht, würde ich halt vorschlagen, dass wir da noch so einen kleinen Blogbeitrag machen auf der Vorstandsseite, so wie wir das vorher gemacht haben, in Franks Namen. Vielen Dank für alle, die gesammelt haben. Und dann heute habe ich, was weiß ich, 550 UUs beim Landeswahlleiter abgegeben. Der hat geschrieben, am 15. Juli hat er da einen Termin, dass wir das halt bis zum 15. fertig kriegen. Und dann kann das auch wieder über SOME verbreitet werden. Dann habe ich ein Pad angelegt. Wir haben mal unabhängig davon, dass es sehr schick wäre, die Direktkandidaten oder Kreiswahlkandidaten oder Wahlkreiskandidaten, ihr wisst, was ich meine, auch dann noch auf unsere Webseite bekommen, haben wir immer noch eine Anfrage von dem WDR aus dem April, wo der Frank Herrmann auch damals sehr zügig geantwortet hatte. Die wollten nämlich wissen, ob wir schon eine vorläufige Liste der Direktkandidaten haben. Und das Ticket haben wir jetzt noch offen. Mein Vorschlag wäre, dem guten Mann vielleicht eine Zwischenmitteilung zu geben. Was meint ihr? Dass wir noch, also wir haben die und die Kandidaten, das mit einer Liste, Name, Wahlkreis. Wir sammeln aber noch, genaueres wissen wir erst nach dem 19. Juli, nur dass der Mensch merkt, dass wir ihn nicht vergessen haben nach der ersten Antwort im April. Können wir gerne machen. Ich schaue dann da auch nochmal drüber. Ja, wichtig wäre dann jetzt tatsächlich zu wissen, welche Kandidaten wir haben, weil die Wiki-Seite, die relativ gut gepflegt ist vom Frank. Da sagte jetzt der Daniel, der eine Kandidat hat sich schon wieder erledigt und einer fehlt unter Umständen noch, richtig? Daniel? Jo, Button. Also Heinsberg hat sich definitiv erledigt. Ja. Und und den anderen Kandidaten, den kennen wir noch gar nicht, weil er noch gar nicht gewählt worden ist, ne? Genau. Okay. Ja, wie soll ich das machen? Tatjana, soll ich den Text in dem Ticket schon mal verfassen? Und du guckst da nochmal drüber oder sollen wir dafür ein Pad anlegen? Ja, ich denke, das Pad, was wir haben, das reicht. Und dann fang gerne schon mal an. Ich ergänze dann noch gerne. Ab Montag kann ich wieder und dann schauen wir zusammen durch. Welches Pad? Das, was ich hier angelegt hatte für die Direktkandidaten? Genau, wenn das okay ist, wenn wir das dafür benutzen, dann können wir gerne das benutzen, also das, wo WahlkreiskandidatInnen draufsteht. Ja, klar, können wir auch dafür nehmen. Ich hatte das jetzt eigentlich nur angelegt fürs Sammeln für die Webseite, aber es ist egal. Ich finde es auch besser, wenn man nicht für jeden Pups ein Pad anlegt. Oh ja. Okay, haben wir noch was für Sonstiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sind wir schon am Ende unserer TO. Der nächste Termin wäre der 23. Juli. Das ist wieder ein Freitag. Und Stopp! Ja? Vollzugsmeldung, das Logo ist wieder auf der Seite. Du bist ein Held. Träg mal gucken. Ah, sehr schön. Gut. Wo war ich? Nächster Termin ist der 23. Juli, das ist wieder ein Freitag, wieder gerne um 21 Uhr. Und hiermit beende ich die Sitzung um 21.39 Uhr. Vielen Dank. Danke dir. Danke. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.